Eine Veranstaltung zur Gründung des Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum Geburtstag des Generalismus Kim Jong-il fand am 12. Januar im Afrikanischen Komitee für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk statt. Das Komitee beschloss, zum Tag des leuchtenden Sterns bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, um die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Jong-il und Kim Jong-un hochzuschätzen und die gerechte Sache der Armee und des Volkes der DVRK für den Schutz der Souveränität des Landes zu unterstützen. Auf der Veranstaltung wurde ein Sonderbericht über die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il veröffentlicht.